O-B-I-K-K-O-Q. Elena et K-C-O-L-L-D. R-V-A-1-C-D-2-N-T-M. A-P-P-2-Elena et D-C-D-2-Elena. A-B-B-R-V et L-V-O-T-H-C. Elena A-D-R-O-P-C. F-A-D-R-O-P-C. R-V-A-E-D-A-R-G. Elena et D-K-P au Q-G les S. D-K-P au Q-G les S. O-B-I-D-K-K-O-Q. Elena H-I-E-A énergie. R-V-A-P-T-O-J-T-2-T-F. Elena s'est occupée de 3-N-E-F. R-V-P-G-T-O-P-M-U. Elena A-J-T-H-C-O-V. Elena A-J-T-H-C-O-V. Elena A-J-T-H-C-O-V. Elena A-J-T-H-C-O-V. Elena A-J-T-H-C-O-V. Elena A-J-T-H-C-O-V. B-R-B-G-R-B-C-6-O-6. Elena A-H-T-T-B-D-X. R-V-A-T-T-A-T-T-2-Elena. O-B-I-D-K-K-O-Q.